Deutschlandfunk. Nachtradio. Heute im Soundcheck geht es um die Band The Eels aus Kalifornien. Willkommen zum zweiten Teil. Am Mikrofon ist Thomas Heidböhmer. Die 2001 erschienene Platte Souljacker war wieder einmal ganz anders als ihr Vorgänger. Mit dem PJ Harvey-Gitarristen John Parrish, den Everett bei einer Aufzeichnung für die Musiksendung Top of the Pops kennenlernte, und dem Bassisten und Keyboarder Cool G Murder holte er sich zwei Musiker ins Studio, die sowohl am kreativen Schaffensprozess als auch bei der Produktion nicht unwesentlichen Anteil hatten. Heraus kam ein vergleichsweise rockiges, aber brillant produziertes Album, das wieder etwas düsterer klang. Ein gutes Beispiel dafür, wie unmöglich es ist, die Songs der Eels einer bestimmten Musikrichtung zuzuordnen, bietet der Song That's Not Really Funny, ein Klangereignis der eigenen Art. Did you think that I would laugh? continue to masculate me. The neighbor children through the window clearly see. The little boy will wipe his nose because it's runny. Then point at me and laugh, but that's not really funny. Wie gut der Gitarrist John Parish in den Eels-Kontext passt, beweist vielleicht am besten die spinnerte Instrumentalnummer Dancehall at Louse Point von seinem gleichnamigen Album aus dem Jahr 1996. Die Musik wurde komplett von ihm komponiert und eingespielt. John Parish. John Parish mit einer Solonummer. Dass er auch anders kann, hat er viele Jahre lang bei PJ Harvey bewiesen, mit der er etliche Alben zusammen aufgenommen hat. Angefangen hatte ihre musikalische Zusammenarbeit übrigens in einer Band, in der PJ Harvey Gitarre gespielt und John Parish gesungen hat, bevor sie einfach mal die Plätze getauscht haben. Auf dem Album Souljacker der Eels war Parish bei dem Großteil der Songs Co-Autor und Produzent, so auch bei dem Lied Bus Stop Buxar. get up and go downtown and pick me out a little piece of ground where I can prove something to the world. I can prove something to the world. Don't look at me. I'm the bus stop boxer. Don't look at me. I'm the bus stop boxer. Daddy put us in the truck and dropped us off and said good luck. One lucky kid waiting for the bus made a winner out of one of us. Don't look at me. I'm the bus stop boxer. Don't look at me. I'm the bus stop boxer. Where people know that they better not relax. I'm the man, baby, I am the man. This is where I can make you understand. I'm the bus stop boxer. To me, you'll only see. Der einsame Wolf Mark Oliver Everett und seine Band The Eels sind heute Thema des Soundchecks im Deutschlandfunk. Gerade lief der Titel Lone Wolf im Jahr 2003 während einer Tournee live bei einer Radiosession eingespielt. Ursprünglich ist dieser Song auf der LP Shoot a Nanny aus dem Jahr 2003 erschienen. Der Titel der Platte, Shoot a Nanny, lehnt sich dabei an den Begriff Hoot a Nanny an, ein gesellschaftliches Zusammentreffen, bei dem die Teilnehmer Volkslieder singen und auch tanzen. Am meisten aber mit Schusswaffen feuern, so der Zusatz der Definition von Everetts Wortneuschöpfung. Das Album wurde in nur 10 Tagen live im Studio eingespielt und klingt recht ungeschliffen, mit vielen Blues- und Rock-Elementen, ohne viele Spielereien. Die Besetzung ist dabei oftmals passend simpel gehalten, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Die Texte sind wieder einmal sehr persönlich und bringen den Zuhörer auf den neuesten Stand von Everetts Seelenleben. Hören wir aus diesem Album den Eröffnungstitel All in a Day's Work und danach das atmosphärisch dichte Agony. Friends telling me better get on with it. But I look into the mirror and all I see is a fear and agony. Nach den Aufnahmen zu dem Album Shooter Nanny trennten sich Everett und sein langjähriger Weggefährte Butch Norton, bis dahin die einzigen beiden Musiker, die ständige Mitglieder der Eels waren. Offiziell, weil Norton Tracy Chapman auf ihrer Tournee begleiten wollte, inoffiziell aber wegen Streitigkeiten über seine Rolle in der Band. Eine Versöhnung schließt Norton derzeit aus, der Kontakt sei komplett abgebrochen. Bereits nach der ersten LP verließ der Bassist Tommy Walter die Band und seitdem ist aus dem einstigen Trio mehr ein Projekt ohne klare Konturen geworden. Die Eels sind immer die Musiker, die gerade mit Mark Oliver Everett zusammen musizieren. Und da Everett alias E nun wieder alleine ist, passt jetzt ein Song aus seiner Solozeit. Aus seinem zweiten Album Broken Toy Shop aus dem Jahr 1993 hören wir nun E mit dem Lied Shine It All On. Said I'm already dead, crystal ball fell down onto my head, tenderness. If I want it, I pay my true love. Well, she threw it away, but I can shine it all on. I can shine it all on. I can shine it all on and still be amazed. Had some money and a hole in my pocket, had a house, but I forgot to lock it. Took a drag from a smoke that may kill me. What a drag. How the winnowing chills me. I can shine it all on. I can shine it all on and still be amazed. I'll shine it on just like Macbeth in the face of sudden death of a salesman or a king. And when the palm trees are on fire, I'll take my boat out on the sea. But I never could save it. Had a kid, but I never would name it. Have a life. Well, that's what they call it. It's a road. Blinking lights on the airplane wings, up above the trees. Blinking down a Morse code signal, specially for me. Ain't no rainbow in the sky, in the middle of the night. But the signal's coming through, one day I will be alright again. Blinking lights on the highway cars, stopping one by one. Get a look at the accident, didn't see that one coming. And the doctor in the sky, gonna bring his chopper down. Gonna bring me out alive and set me on the ground. Sie hörten das Titelstück des Albums Blinking Lights and Other Revelations aus dem Jahr 2005, bislang das letzte Studioalbum der Eels. Als unterstützende Musiker waren unter anderem der Chef der Band Lovin' Spoonful, John Sebastian, und Peter Buck von R.E.M. dabei. Die Aufnahmen zogen sich parallel zu anderen Alben über einen Zeitraum von mehreren Jahren hin und heraus kam ein Doppelalbum mit 33 Stücken, das von Kritikern als das, neben der LP Electroshock Blues, bislang beste Werk von Mark Oliver Everett bezeichnet wurde. Daraus nun der Song Trouble with Dreams. You know This is the life that I must lead now. Crossing fingers and wiping brow. The trouble with dreams is you can't pretend. Something with no beginning has an end. You don't need a thing from me, but I need something big from you. Cause you know I've got an awful lot of big dreams. Thank you. Nach endlosen Touren um den Globus in den vergangenen Jahren wollte Everett seinem Publikum einmal etwas anderes bieten. Und so kam ihm die Idee, ein Streichquartett als Grundlage für die Live-Version seiner Songs zu benutzen. Ergänzt wurde dieses durch zwei Multi-Instrumentalisten, die von Kontrabass, Melodika, singender Säge bis hin zu Mandoline und einem aus einem Koffer und einem Mülleimer bestehenden Schlagzeug alle möglichen Instrumente spielten. Everett selber spielte diverse Tasteninstrumente, Gitarre, sang und rauchte Zigarren. Festgehalten auf CD und DVD wurde von dieser Tournee namens The Eels with Strings das Konzert in der New Yorker Town Hall im Juni 2005. Everybody thinks it's strange. I get up early in the morning. No matter how disappointed I was the day before, it feels new. I don't leave the house much. I don't like being around people. It makes me nervous and weird. I don't like going to shows either. It's better for me to stay home. Some might think it means I hate people, but that's not quite right. I do some stupid things, but my heart's in the right place, and this I know. dog, I take him for a walk. And all the people I just say hello. I'm used to staring down at the sidewalk cracks. I'm learning how to say hello without too much trouble. I'm turning out just like my father. Though I swore I never would. Now I can say that I have love for him. I never really understood what it must have been like for him, living inside his head. I feel like he's here with me now, even though he's dead. It's not all good and it's not all bad. Don't believe everything you read. I'm the only one who knows what it's like. So I thought I'd better tell you before I leave. So in the end I'd like to say that I'm a very thankful man. I tried to make the most of my situations and enjoy what I had. I knew true love and I knew passion, and the difference between the two. I had some regrets, but if I had to do it all again, well, it's something I'd like to do. Things the grandchildren should know. Dinge, die die Enkelkinder wissen sollten. Somit hat Mark Oliver Everett vorsichtshalber schon finale Weisheiten veröffentlicht. Aber wer so viele Schicksalsschläge hinnehmen musste, wird zwangsläufig ein wenig weiser. Ohne seinen großen Zynismus, Galgenhumor und Ironie hätte es Mark Oliver Everett wohl nicht geschafft, das Leben letztendlich so zu akzeptieren, wie es nun mal ist. Verdammt hart. Rock Hard Times. Und mit diesem Song verabschiede ich mich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Am Mikrofon war Thomas Heidböhmer. Joke, but no one's laughing, and least of all not me. It's hard to laugh as you choke. Hollywood lies piled up to the sky, floating your way soon. Hope you like the rotten stench of doom. And everybody knows these are rock hard times. I gotta make it through. These are rock hard times. I gotta make it through. These are rock hard times. I don't know what it is they think I'm gonna try. They don't know what they need to fear. The surest sign that the end is coming soon is right there in the bathroom mirror. Everybody knows these are rock hard times. I gotta make it through. These are rock hard times. These are rock.